Als der Mann schließlich festgenommen wurde, endete die Eskalation einer der gefährlichsten Verschwörungserzählungen unserer Zeit, zum Glück unblutig. Der Mann glaubte an QAnon, wie der Mythos nach dem Profilnamen eines Forenmitglieds benannt wurde, der sich mit angeblichem Wissen aus dem Inneren der amerikanischen Geheimdienste brüstete. QAnon behauptet, die Demokratische Partei betreibe unter einer Pizzeria in Washington, D.C. einen satanisch-sadistischen Kinderschleuserring. Hillary Clinton und andere prominente Politikerinnen entführen Kleinkinder, um durch Folter das Stoffwechselprodukt Adrenochrom zu gewinnen, das von Hollywood-Stars zur Bekämpfung des Alterungsprozesses verwendet wird. Eine Saga wie aus einem Splatterfilm, mit klar verteilten Rollen von abgrundtief Bösen, die sich an den maximal Unschuldigen vergehen. Ein Mythos, der, wäre er wahr, seine Mitwisser allein durch ihr Wissen zu Protagonisten machte und der den Mann mit dem Sturmgewehr nicht ruhen ließ. Hören Sie auch das narrative Echo jener antijudaistischen Schauermärchen über Ritualmorde an Kindern und der Blutverleumdung aus dem 13. Jahrhundert? Schon immer gab es neben einem Kanon an Fakten auch einen Wildwuchs an Gerüchten, Mythen und Verleumdungen. Zu Verschwörungserzählungen werden solche Lügen, wenn sie durch eine wie auch immer geartete Selbstbehauptung tun, als seien sie mehr als erfundene Gerüchte, wie bei dem rassistischen Reisebericht von Azzurara oder der antisemitischen heiligen Fiktion über William von Norwich. Zu den verhängnisvollsten Verschwörungserzählungen des 20. Jahrhunderts zählen die erfundenen Protokolle der Weisen von Zion, deren erste Ausgabe 1903 auf Russisch im Russischen Kaiserreich erschien und die auch den Nationalsozialisten als ideologischer Pfeiler dienten. Die Protokolle stellen eine fiktive Anleitung dar, wie man als Jude die Weltherrschaft erlangt. Der Inhalt ist frei erfunden und aus verschiedenen Quellen zusammengestückelt. Zur Zeit des Russischen Kaiserreichs wollten der oder die Autorinnen dieser Schrift Zar Nikolaus II. Von den Gefahren einer zu großen Öffnung des Regimes für jüdische Russen überzeugen, die als liberale oder gar revolutionäre Elemente wahrgenommen wurden. Als möglicher Verfasser gilt der Franzose Mathieu Golowinski, Informant für die Ochrana, den damaligen russischen Geheimdienst. Ein Teil des Textes stammte aus dem 1868 erschienenen antisemitischen Roman Bieritz, den der Postbeamte Hermann Götsche unter dem Pseudonym Sir John Radcliffe geschrieben hatte.